Im Tunnel. Der Bahnhof war voller Menschen, alles Zivilisten. Die Szenerie lässt sich kaum in Worte fassen. Es kursierten die wildesten Gerüchte über das, was die Russen in den schon besetzten Bezirken der Stadt angeblich anrichteten. Das Kurioseste war hier unten, dass zwei junge Männer Gitarre spielten, laute, fröhliche Hawaii-Rhythmen. Ich konnte es nicht glauben. Berlin ging unter, nicht mit Pauken und Trompeten, sondern mit Gitarrenmusik. Es war alles völlig irreal. Durch fast völlige Dunkelheit tastete ich mich die U-Bahn-Gleise entlang zum Bahnhof Stadtmitte. Danach ging es weiter in nördlicher Richtung zum U-Bahnhof Friedrichstraße. Hier traf ich auf Heinz Linge, außerdem auf den Hausmeister der neuen Reichskanzlei Ziegner, weiterhin auf einen hohen Beamten, der für Goebbels tätig gewesen war, ich glaube, er hieß Bader, und auf meinen Kameraden aus dem Begleitkommando Untersturmführer Helmut Frick. Frick kannte ich seit 1938, aber er war noch nicht lange bei uns. Eines Tages hatte er mich angesprochen, wie er zum Begleitkommando kommen könne. Ich hatte ihm gesagt, ich könne da wenig ausrichten, er müsse sich schon an den Kommandochef oder Adi Dirr wenden. Ich sollte bald wissen, warum er so dringend zum Begleitkommando wollte. Die Gruppe um Linge war bereits Stunden vor mir aus der Reichskanzlei ausgebrochen. Vom Bahnhof Friedrichstraße wollten wir eigentlich über die Weidendammer Brücke laufen, doch kein Gedanke. Die Brücke stand unter Dauerbeschuss. Russische Scharfschützen nahmen alles ins Visier, was sich dort bewegte. Vor ihr stand ein zerstörter Tigerpanzer quer, davor lag eine Sekretärin aus Hitlers Privatkanzlei, die ich erkannte, sie war tot. Überall nur Tote. Der fürchterliche Feuerhagel machte jedes Weiterkommen unmöglich. Die Option Weidendammer Brücke gab es nicht mehr. Es blieb uns nichts anderes übrig, als wieder hinunter in den U-Bahn-Tunnel zu steigen, den wir gerade verlassen hatten. Wir trafen auf drei Lanzer, die ebenfalls auf der Flucht nach Norden waren, und schlossen uns ihnen an. Die Spree mussten wir nun unterirdisch passieren. Also weiter durch Berlins Unterwelt Richtung Norden. Linge, Frick, die anderen und ich zwängten uns, ich auch noch mit dem Tornister auf dem Rücken, durch ein Tunnelschott, das zu diesem Zeitpunkt etwa einen halben Meter geöffnet war. Was, wenn geflutet würde, sich die Schotten plötzlich schlössen? Ich tastete immer wieder nach meiner Walter PP. Im Fall einer Flutung wäre mir eine Kugel lieber gewesen als das Wasser. Weiter ging es Richtung Stettiner Bahnhof. Nach einigen hundert Metern gelangten wir an eine Stelle, an der die Decke des U-Bahn-Schachts von einer Bombe durchschlagen worden war. Von dort oben warfen die Russen alle paar Sekunden Handgranaten nach unten, die mit einem gewaltigen Knall explodierten. Wir versuchten, die Abstände der Abwürfe einzuschätzen und rannten irgendwann einfach los. Zwischen Leben und Tod lag nur Glück, nichts weiter. Ich sah mich um, Frick war nicht mehr bei uns, seltsam. Er musste sich eigenmächtig abgesetzt haben. Psst! Einer der Lanzer legte plötzlich die Finger an die Lippen. Deutsche! Wir lauschten. Tatsächlich deutsche Stimmen. An der Wand entdeckten wir eine Stiege, die zu einem Lüftungsschacht führte. Daher kamen also die Stimmen. Los, wir gehen rauf, sagte ein weiterer Lanzer. Er ergriff das Geländer und stieg als erster hinauf. Vorsichtig spähte er durch das Gitter des Schachts hinaus auf die Straße. »Mensch, da sind ja unsere Leute«, rief er freudig erregt. »General Rauch«, fuhr es mir durch den Kopf. Hatten deutsche Truppen also doch den russischen Einschließungsring um das Regierungsviertel durchbrochen und an die Leute von General Rauch anschließen können? Ich kletterte als Vorletzter nach oben, hinter mir war nur noch Linge. Einen Augenblick später, ich hatte den Kopf kaum angehoben, spürte ich den Hieb eines Gewehrkolbens auf meinem Rücken. Deutsche Soldaten, die den Kessel durchbrochen hatten? Von wegen! Allein die Hoffnung war der Vater des Gedankens. Die deutschen Stimmen, die uns hatten glauben lassen, es seien General Rauchs Leute, gehörten gefangen genommenen Soldaten. Ende des Ausbruchsversuchs. Meine Pistole schmiss ich schnell hinab ins Dunkel. Wir waren in den Händen der Russen.